haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute das Jubiläumsgeschenk. Ich lüftete mein Büro durch, doch anstatt frische Luft wehte von der Baustelle gegenüber der Gestank von Schweißarbeiten hinein. Ich schloss das Fenster und versprühte einen Raumspray, der angeblich Tannenbaumgeruch enthielt. Tatsächlich stank es danach noch mehr. Ich verließ das Büro fluchtartig und stieß mit einer Frau zusammen. Können wir nicht in Ihr Büro gehen? Das würde ich nicht empfehlen. Es riecht wie auf einer Baustelle. Hier im Treppenhaus riecht es auch nicht so toll. Und man könnte uns belauschen. Sie möchten mit mir intime Dinge tauschen. Sozusagen. Wir könnten in eine Bar gehen. Nein, ich möchte das unter vier Augen besprechen. Das klingt gut. Ich bin wegen dem Jubiläum hier. Sie sind seit 20 Jahren verheiratet und jetzt geht Ihr Mann fremd? Nein, ich rede von Ihrem Jubiläum. 30 Jahre haarsträubende Fälle. Ich mache mir nichts aus solchen Zahlen. Mir ist es egal, ob ich seit 25 oder 35 Jahren ermittle. Aber das muss gefeiert werden. Deshalb bin ich hier. Sie sind Strawberry. Nein, das bin ich nicht. Haben Sie Champagner dabei? Nein, Sie sollten nüchtern bleiben. Ein Jubiläum zu überstehen ist schwierig genug. Nüchtern ist es hoffnungslos. Mein Jubiläumsgeschenk ist ein neuer Fall. Das klingt schon besser. Wie hoch ist das Jubiläumshonorar? Ein Menschenleben. Das ist, je nach Ort, wenig oder unbezahlbar. Sie können einen Menschen retten, Maloney. Ich würde mir Mühe geben. Das sollten Sie auch, denn er hat vielleicht nur noch 3 oder 4 Tage. Benötigt er ein neues Organ? Mein Körper taugt wenig als Ersatzteillager. In der Nähe von Grünwil ist ein Mensch eingesperrt. Und dieser Mensch hat keinen Zugang zu Trinkwasser und Essen. Finden Sie ihn und retten Sie ihn. Sie haben einen Menschen eingesperrt. Ist das kein schönes Jubiläumsgeschenk? Wo ist die versteckte Kamera? Die gibt es nicht. Es gibt nur mich und ich sage die Wahrheit. Und wenn ich Sie festhalte und die Polizei verständige? Ja, das werden Sie nicht tun. Und weshalb nicht? Weil Sie nicht viel von der Polizei halten und weil Sie so eitel sind, dass Sie glauben, jeden Fall lösen zu können. Ich kann jeden Fall lösen. Na dann, viel Glück. Ich benötige 2 bis 3 Anhaltspunkte. Wer wurde entführt? Ich gebe Ihnen eine Adresse. Patrick Frank, Grünwiel. Ja, ist es alles? Das ist immerhin ein Anfang. Wer ist dieser Patrick Frank, der Entführte? Ich habe keine Ahnung. Zeigen Sie mir, wie gut Sie sind. Sie zückte etwas aus ihrer Tasche, es zischte und eine Substanz traf auf mein Gesicht. Es brannte höllisch. 10 Minuten später konnte ich wieder klar sehen. In meinem Büro stank es noch immer, deshalb fuhr ich nach Grünwil. Es war überraschend einfach, Patrick Frank ausfindig zu machen. Ja, also der da drüben ist gerade neu reingekommen, tipptopp der Wagen. Hat aber einen alten Dieselmotor. Deshalb können Sie ihn für 4.000 haben. Ich will aber keinen Wagen kaufen. Ja, ich verkaufe nichts anderes. Man hat mich hierher geschickt, damit ich einen vermissten Mann finden kann. Hier wird niemand vermisst. Ja gut, meine Frau, die ist vor 5 Jahren spurlos verschwunden. Kurz bevor sie die Scheidung einreichte. Diese Scheidung hat mich beinahe ruiniert. Meine Frau hat danach einen Koch geheiratet. Das ist praktisch, weil sie nicht kochen kann. Ich kann auch nicht kochen, aber heirate ich deswegen eine Köchin? Sie könnten eine Frau heiraten, die nicht Auto fahren kann. Nein. Leute, die nicht Auto fahren, sind mir suspekt. Also gut, 3.500. Mein letztes Angebot. Danke, aber ich benötige lediglich eine Auskunft. Auskünfte kosten pauschal 100 Franken. Das ist Wucher. So steht es in meinen allgemeinen Geschäftsbedingungen. Ich habe sogar eigene Datenschutzrichtlinien. Ja, das muss man heutzutage alles haben. Es kommen ab und zu Leute vorbei, die wollen nur einen Rat. Ich bin aber nicht Google. Ich kann nicht von der Werbung leben. Also gut, 100 Franken. Auf dem Hügel 24. Ist das eine Adresse? Ein großes Wohnhaus mit 24 Wohnungen. Und was soll ich da? Erinnern Sie sich an den Fall, das achte Loch? Das ist 100 Jahre her. Jetzt übertreiben Sie nicht, Maloney. Sie haben von Anfang an gewusst, wer ich bin. Ja, Sie suchen nach Ihrem Jubiläumsgeschenk. Eine entführte Person. Ist es ein Mann? Oh, ich weiß nur, dass es kein Auto ist. Das ist sehr aufschlussreich. Auf dem Hügel 24 kann Ihnen jemand weiterhelfen. Und was hat dieser jemand mit dem achten Loch zu tun? Dieser jemand hat einen Namen, Maloney. Ich begriff langsam, wie dieses alberne Spiel funktionierte. Vermutlich waren alle nur darauf aus, mir das Geld aus der Tasche zu ziehen. Ich fuhr trotzdem auf den Hügel 24. Ich starrte auf die Klingelschilder. Ein Name löste eine vage Erinnerung aus. Wenig später stand ich in Herrn Schwertfegers Wohnung. Das ging aber schnell. Ich bin nicht umsonst der erfolgreichste Privatdetektiv der Stadt und Umgebung. Ich habe Sie erst am Nachmittag erwartet. Jetzt bin ich hier und jetzt möchte ich alle Informationen. Mein Name ist tatsächlich Schwertfeger. Das ist nicht die Information, die mich interessiert. Ich bin nicht mit dem Immobilienmakler Schwertfeger aus dem Fall das achte Loch verwandt. Das beruhigt mich ungemein. Die Leute sagten mir, dass es ein Spiel ist. Sie wirken allerdings ein wenig gestresst. Weil es kein Spiel ist, sondern ein Fall. Ein Fall? Ja, vielleicht ist es ein Einfall. Das ist gut. Das muss ich mir notieren. Auf Twitter spiele ich gerne mit Worten. Ich habe über 1000 Follower. Ich werde Ihnen nicht folgen. Das Stichwort heißt Badewanne. Was für ein Stichwort? Das ist das, was ich Ihnen mitteilen soll. Badewanne. Das sagt mir nichts. Nicht? Nein. Sollte es aber. Haben Sie Ihren Text irgendwo aufgeschrieben oder auf Twitter gepostet? Ach, auf Twitter tweetet man, da wird nicht gepostet. Aber Moment, klar, jetzt fällt es mir ein. Es geht um einen Swimmingpool. Das ist auch ein uralter Fall. Eine der Personen hat einen Namen. Das ist anzunehmen. Nomen est omen, Maloney. Mir gefällt dieses Spiel ganz und gar nicht. Mir egal, ich habe meinen Part erledigt. Das ist alles? Swimmingpool und der Name? Mehr habe ich nicht. Ich gönnte mir unterwegs ein Sandwich und fuhr danach in mein Büro. In einer der Schreibtischschubladen hatte ich Notizen zu all meinen Fällen abgelegt. Leider ohne System und meist nur in Stichworten. Meine Suche wurde durch jene Frau unterbrochen, die mir das ganze Elend eingebrockt hatte. Sie war außer sich. Es ist schrecklich, unfassbar, grauenhaft, entsetzlich. In dieser Reihenfolge. Man hat Risto ermordet. Wer ist Risto? Ein Bekannter. Er hat den Entführten gespielt. Das soll man einer verstehen. Risto war ihr Jubiläumsgeschenk. Und jetzt ist er tot. Jemand hat ihn ermordet. Sie holte tief Luft und danach schwieg sie. Ich schenkte zwei Gläser mit Whisky ein. Sie trank ihres in einem Zug und hustete danach heftig. Ich wartete darauf, dass irgendein lustiger Fernsehmoderator auftauchte und mir zum Jubiläum gratulierte. Doch es kam niemand und die Frau begann zu weinen. Meine Klientin verlangte nach einem zweiten Whisky, was ich für keine sehr gute Idee hielt. Immerhin hatte sie sich ein wenig gefasst. Ich wollte von ihr die ganze Geschichte hören. Wir wollten Sie zum 30-jährigen Jubiläum überraschen. Ja, das ist Ihnen gelungen. Ja, aber nicht so, nicht mit einem richtigen Mord. Es war doch alles nur ein Spiel. Erklären Sie mir die Spielregeln. Risto sollte in einem abgelegenen Haus auf Sie warten. Als Entführungsopfer? Ja, aber nicht richtig. Er war freiwillig da. Haben Sie ihn bezahlt? Ja, aber nicht viel. Risto ist also, er war arbeitslos und er hatte Probleme mit Hustensaft. War er süchtig? Ja, ich meine, ich habe eine Weile geraucht, aber süchtig nach Hustensaft zu sein, ist schon krass. Codein kann abhängig machen. Wir haben ihm Hustensaft besorgt, viele Flaschen, damit er es in der Hütte aushält. Und wozu das Ganze? Nur um mich zu überraschen. Nun ja, vielleicht haben Sie es nicht bemerkt, aber wir haben alles gefilmt. Ich wurde heimlich gefilmt. Wir wollten daraus einen Doc-Film machen. Oh. Die sind krass in. Die kann man ans Fernsehen verkaufen. Sie wollten mich für ihre Zwecke benutzen. Ach, das machen doch heutzutage alle. Sie haben einen Meloni-Fall inszeniert, um ihn ans Fernsehen zu verkaufen? Warum nicht? Ha. Wir wären damit alle berühmt geworden. Ein völlig neues Format. Ich mag solche Formate nicht. Das ist doch jetzt egal. Jetzt geht es um Risto. Sie müssen herausfinden, wer ihn getötet hat. Dafür ist die Polizei zuständig. Wir möchten aber nicht zur Polizei gehen. Und was ist mit Risto? Wir werden ihm ein würdiges Begräbnis geben. Und seine Eltern und Verwandten? Risto ist bei Pflegeeltern aufgewachsen. Beide sind schon tot. Das ist schon in Ordnung. Risto hätte das gefallen. Er hatte einen Sinn für schwarzen Humor. Sie lassen die Leiche verschwinden und ich soll den Mörder finden? Das sind wir ihm schuldig, finden Sie nicht? Und wenn das alles auch ein Teil Ihres Konzeptes ist? Ist es nicht. Ich möchte Risto sehen. Also gut, er ist noch in dem Haus. Ich glaube, es ist so etwas wie eine alte Jagdhütte, sehr abgelegen. Nadja hat sie uns empfohlen. Wer ist Nadja? Nadja Matic, eine Bekannte von Risto. Ebenfalls mit einem Suchtproblem. Sie hat keine Probleme mit Drogen, aber sie ritzt sich. Sie schneidet sich in Arme und Beine. Das machen viele. Hm. Haben Sie noch nie eine Sendung darüber gesehen? Ich kann Ihnen ein paar Beiträge auf dem Handy suchen. Danke, nein, nein. Bringen Sie mich zu der Hütte. Ist Nadja auch da? Ja. Und es macht ihr nichts aus. Sie ist ausgebildete Krankenschwester. Wir fuhren über eine Stunde über Hügel und durch Wälder. Als wir ankamen, war es finster wie in der Nacht. Die Hütte war nur durch einen Trampelpfad, der steil nach oben führte, zu erreichen. Nadja Matic stand rauchend vor der Hütte. Unangenehm ist vor allem das Blut. Wenn man es zu lange riecht, wird einem davon schlecht. Hilft er uns, die Leiche wegzubringen? Das werde ich nicht tun. Er ist Privatdetektiv. Er wird den Mörder von Risto finden. Risto war ein Fatalist. Ihm wäre das alles egal gewesen. Mich stört es einfach, wenn ein Mörder unbehelligt rumläuft. Es macht alles keinen Sinn. Diese Hütte ist total abgelegen. Wer soll hierher kommen und Risto töten? Er war süchtig nach Hustensaft. Vielleicht hat er einen Dealer hierher bestellt. Wir haben ihm doch genug Hustensaft beschafft. Ist alles andere als einfach, seit es den nur noch gegen Rezept gibt. Aber wenn man will, findet man immer einen Weg. Vielleicht hat er einen Dealer beklaut. So etwas soll vorkommen. Es war blöd, Risto zu diesem Job zu überreden. Machst du mir jetzt Vorwürfe? Eigentlich hätte sie in der Hütte warten sollen. Aber sie hat nachts Angst im Wald. Na und? Das ist doch ganz normal. Die Geräusche nachts sind unheimlich. Du hättest DVDs schauen können oder Musik hören. Weshalb bist du nicht in der Hütte geblieben? Ich habe einen Job. Ah, typisch. Ich habe auch einen Job vergessen. Ja, aber du arbeitest nur als Aushilfe im Moment. Und wir hätten dich bezahlt, so wie Risto. Mit Hustensaft? Nein, mit Geld. Wer finanzierte eigentlich dieses seltsame Jubiläumsgeschenk? Gibt es einen Gönner? Ich habe Geld gesammelt im Internet. Überraschung für Philip Maloney. Dafür geben die Leute Geld aus. Ja. Weshalb hat noch niemand ein Konto für mich eingerichtet? Ich könnte das machen. Ich bin gut im Fundraising. Bei den letzten drei Projekten hat aber außer dir niemand Geld gesehen. Ich habe investiert und riskiert. Das Geld hat gerade mal meine Ausgaben gedeckt. So kommen wir nicht weiter. Ich schaue mir den Toten an und suche nach Spuren im Haus. Es muss vor dem Kamin zu einem Kampf gekommen sein. Er ist mit dem Schürhaken erschlagen worden. Wurde er bestohlen? Nein, das Portemonnaie ist noch da. Auch ein wenig Geld. So, ich gehe jetzt rein und Sie beide warten draußen. Es sah tatsächlich nach einem Kampf aus. Eine Faust des Toten war geschlossen. Als ich sie mühsam öffnete, fiel etwas zu Boden. Es war ein Ring mit einem Edelstein. Er sah echt aus. Das ist ein Frauenring. Gehört mir nicht. Der Stein ist echt nicht billig. Er hielt ihn in seiner Hand fest. Hat er ihn vielleicht in der Hütte gefunden? Denkst du, da ist noch mehr? Vielleicht. Diese Hütte ist doch ein ideales Versteck. Moment, meine Damen. Da drin liegt ein Toter. Sie können sich nicht einfach auf Schatzsuche begeben. Warum nicht? Das wäre ganz im Sinne von Risto, finde ich. Ja, ich stimme dir voll und ganz zu. Ich nicht. Aber auf mich hört wieder niemand. Suchen Sie nach dem Mörder, Maloney. Wir suchen nach dem Schatz. Mein Weg führte mich dorthin, wo ich seit vielen Jahren als ungebetener Gast empfangen wurde. Das änderte sich auch nicht mit den neuen Gesichtern, denen ich schutzlos ausgeliefert war. Diesmal traf ich auf einen besonders lustigen Polizisten. Na, Maloney, hat man zu Ihrem Jubiläum eine Sackgasse nach Ihnen benannt? Das wäre doch passend. Der Privatdetektiv, der sich verrannte, Maloney-Gasse 3. Ja. Es gab schon ganz andere, die sich über mich lustig machten. Und wo sind die jetzt? Ach ja, ich soll Sie grüßen, Maloney. Was denn? Das Original lebt noch? Und wie? Er befindet sich auf einer Kreuzworträtsel-Kreuzfahrt. Rund um Schweden? Nein, viel weiter. 4 Wochen von Insel zu Insel, von Stadt zu Stadt. Die armen Städte und Inseln. Auf dem Schiff werden täglich Kreuzworträtsel gelöst, rund um die Uhr. Das ist faszinierend, Maloney. Zweifellos hat er auf dem Schiff auch Zeit, das eine oder andere Buch zu lesen. Ein wacher Geist ist immer beschäftigt. Und sei es nur, um die 2 nach der 1 zu finden. Was aber führt Sie zu uns, Ach, Maloney? Nur ein kleiner Fall, es geht um Schmuckstücke. Ah ja, da war doch etwas, ein Mann, der quietschende Stofftiere sammelt. Schmuckstücke, ein haarsträubender Fall. Ich habe davon gehört, ja. Aber das ist ja viele Jahre her, so wie Sie, Maloney. Es geht um einen neuen Fall. Eine Leiche? Uns wurde nichts gemeldet. Vielleicht ein Überfall auf ein Schmuckgeschäft? Da gab es einige in letzter Zeit. Diese Rambock-Einbrecher sind skrupellos. Gab es einen Überfall in der Nähe von Grünwiel? Das ist gut einen Monat her. Haben Sie etwas zu melden, Maloney? Nein, ich habe nur Gerüchte gehört. Das ist nichts für uns, Maloney. Wir bevorzugen richtige Fälle. Immerhin hatte ich jetzt einen Anhaltspunkt. Die Hütte war zwar einige Kilometer von Grünwiel entfernt, aber egal von welcher Seite man den Hügel runterfuhr, man kam immer wieder nach Grünwiel. Das Bijouteriegeschäft in Grünwiel war ein wenig in die Jahre gekommen. Die Schaufenster waren klein und dunkel und die Schmuckstücke schienen alle für Queen Elizabeth gemacht und weniger für junge Frauen. Der Verkäufer machte einen gelangweilten Eindruck. Suchen Sie ein Schmuckstück für Ihre Frau? Ich suche seit 30 Jahren nach einer Frau und bin nur ab und zu fündig geworden. Weil die Auswahl zu groß ist. Wie meinen Sie das? Wie ich es sagte, man müsste die Auswahl verkleinern. Das ist wie mit den Menükarten in den Restaurants. Kein Mensch will aus 60 Gerichten auswählen. Tja, die Auswahl an Frauen ist etwas größer als nur 60. Und ich möchte auch keine Menükarten für Frauen. Ich versuche, den Besitzer dieser Boutique dazu zu bewegen, das Angebot zu verkleinern. Qualität vor Quantität. Ich habe gehört, dass dieses Geschäft überfallen wurde. Wieso möchten Sie das wissen? Die Versicherung bezahlt sicherlich eine Belohnung, wenn ich den Schmuck finde. Ach, Sie sind so einer. Kann ich mit dem Besitzer sprechen? Nein, das geht nicht. Er benötigt Ruhe. Ich kann ihm eine E-Mail schreiben. Das geht ganz ruhig. Der Besitzer leidet noch immer unter dem Überfall. Es war ein Schock für ihn. Trotzdem finde ich, dass man das Sortiment überdenken sollte. Zweifellos, ja. Was aber ist mit den gestohlenen Stücken? Waren die alle gut versichert? Ich denke schon. Einige der Ringe sind ziemlich wertvoll. Diese schweren Klunker sind einfach nicht mehr zeitgemäß. Die moderne Frau mag es leicht und dezent. Nur wer genauer hinschaut, soll sehen, was es gekostet hat. Das ist alte Schweizer Schule. Das hat nichts mit der Schweiz zu tun, sondern mit Stil. Kann ich mit dem Besitzer der Boutique sprechen? Nein, es geht nicht. Er erholt sich von dem Schock. In einem Kurort? Nein, auf einem Kreuzfahrtschiff. Er löst doch nicht etwa rund um die Uhr Kreuzworträtsel? Nein, das ist eine richtige Luxuskreuzfahrt. In der Karibik. Ah. Nicht so wie diese 2000-Euro-Sachen für jedermann. Ah, ja. Schauen Sie sich dieses Foto auf meinem Handy an. Interessant. Ist das alles? Könnte dieser Ring aus diesem Geschäft gestohlen worden sein? Herr Musimeier hat alles genau dokumentiert. Ich kann nachschauen. Es dauerte eine halbe Stunde, bis er das dokumentierte Foto des Ringes fand. Es dauert eine weitere halbe Stunde, bis er Herrn Musimeier auf dem Kreuzfahrtschiff telefonisch erreichte. Es dauerte weniger lange, bis er mir darüber berichten konnte. Dieser Ring stammt tatsächlich aus Musimeiers Laden. Also aus diesem? Laden. Ich werde ihn vielleicht übernehmen, wenn Mosi Meyers Gesundheitszustand labil bleibt. Ich denke nicht, dass das im Sinne von Herrn Mosi Meyer ist. Mosi Meyer ist vermögend. Sie spionieren Ihren Chef aus. Das ist doch nicht ausspionieren. Ich schaue mir nur öffentlich zugängliche Informationen an. Ich schätze ihn auf 2 Millionen. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht genug. Wenn ich mich zur Ruhe setzen möchte, benötige ich mehr. Mein Lebensstandard bewegt sich um die 7.000 im Monat. Das sind 94.000 oder sagen wir 100.000 im Jahr. In 40 Jahren sind das 4 Millionen. Das ist der Wahnsinn. Man kann auch mit weniger leben. Leben schon, aber genießen? Hat Herr Mosimeyer den Täter beschreiben können? Ja, er hatte sogar einen Verdacht. Ein ehemaliger Mitarbeiter. Aber der hat ein Alibi. Alibis höre ich mir immer gerne an. Er war zusammen mit einer Freundin in einer abgelegenen Waldhütte für Meditation. So nennt man das heutzutage. Ich glaube, die haben in der Hütte rumgemacht. Aha, so nennt man das heutzutage. Wie heißt der Verdächtige? Das habe ich in meinem Handy gespeichert. Und weshalb? Ich speichere alles in meinem Handy, weil ich mir fast nichts merken kann. Sie sollten mit ganz einfachen Dingen beginnen. Zum Beispiel einem PIN-Code. Ich vergesse ihn. Eine Hausnummer. Ich kann mir ein Haus merken, aber keine Nummer. Wie heißt der Mann? Gut. Ich versuche, mich zu erinnern. Andere Kanonen. So möchte kein Mensch heißen. Ich habe es Ihnen gesagt, ich kann mir nichts merken. Deshalb ist er in meinem Handy gespeichert. Andrea Katomen. Das klingt sehr nach Bergen. Es war nicht schwierig, Andrea Katomen ausfindig zu machen. Er lebte in einem tristen Apartmenthaus, dessen Türschilder mit indisch klingenden Namen vollgeklebt waren. Als er mich sah, erkannte er sofort den Ernst der Lage. Ich brauche eine Flasche Wodka oder eine Galanta. Ich bevorzuge Whisky. Whisky Magnita. Egal. Trinken Sie und gestehen Sie. Sie sind kein Polizist? Nein, aber ich überführe gerne Mörder. Bin ich kein Mörder. Und trotzdem gibt es eine Leiche. Ich habe das alles gut geplant. Ich habe ein Buch gelesen. Damit sind schon ganz andere im Leben gescheitert. Wissen Sie, wie es ist, wenn man Andrea heißt? Ich weiß, wie es ist, wenn man Philipp heißt. Ja, so würde ich auch gern heißen. Nur zu, manchmal erfüllen sich Wünsche. Im Gefängnis können Sie sich nennen, wie Sie möchten. Andrea ist eigentlich ein Mädchenname. Aber es gibt auch Männer, die so heißen. Ich zum Beispiel. Man hat Sie in der Schule gehänselt und deshalb wurden Sie zum Mörder. Ist das nicht etwas simpel? Ja, ich wollte schon immer etwas Großes erreichen. Ja, Sie hätten essen können, bis Sie zum dicksten Andrea der Welt geworden wären. Etwas Richtiges, etwas, worüber man mit Bewunderung spricht. Sänger, Musiker, Dichter oder Ausbrecherkönig. Irgendetwas war's. Und dann kam der Job bei Mosimeyer. Sie haben den Laden ausgeraubt. Ja, das sieht alles verstaubt aus, ist aber in Wirklichkeit ein Vermögen wert. Und wieder im Kommen, schwere Klunker. Ich hatte einen Plan. Und der ging auf, bis Sie in der Hütte Risto begegnet sind. Ist das der Verrückt, der mir angegriffen hat? Er hat Sie angegriffen. Ich hatte so einen guten Plan. Ein Jahr wollte ich den Schmuck in der Hütte lassen und ganz normal weiterarbeiten. So muss man das nämlich machen, ganz normal bleiben. Dann kriegt die Polizei dich nie. Aber wie kann ich normal bleiben, wenn ein Verrückter über mich herfällt? Der Mann war süchtig nach Hustensaft. Na und? Ich bin süchtig nach Ruhm, aber gehe ich deswegen auf jemanden los? Sie haben einen Mann getötet. Schon vergessen. Ja, das ist Notwehr, Sie. Das muss man berücksichtigen. Jemanden wie Sie habe ich mir nicht zum Jubiläum gewünscht. Man kann sich's nicht aussuchen. Da hat er auch wieder recht. Wir unterhielten uns eine Stunde lang, ehe er ein Einsehen hatte und die Polizei anrief. Meine Klientin zeigte sich erleichtert darüber, dass sie die Leiche von Risto nun nicht mehr wegschaffen musste. So geht das! Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten das Jubiläumsgeschenk.